Sprachgestaltung. Intention einer Sprachgestaltung. Schneider betreibt dieses Wiki von sich aus als eine Gelegenheit zur Aufbereitung seines Kunstschaffens. Die Beschäftigung mit der Malerei führt er seit seiner Jugendzeit durch. Nach und nach hat er auch zu zeichnen gelernt. Er sieht seine Kartei, Baukasten, jetzt schon als einen Ort an, an dem er Sprachgestaltung betreiben möchte. Auf den meisten Seiten in dieser Kartei finden sich zudem manche seiner selbst gestalteten Bilder wieder, welche von ihnen hier betrachtet werden können. Die Worte und Bilder sollen bei seiner Form der Sprachgestaltung miteinander regelrecht korrespondieren. Dazu haben die hier vorgezeigten Zeichnungen und Malereien auf den jeweiligen Seiten des Baukastens einer gewissen Distanz zum geschriebenen Wort bedürft, damit sich ein Spannungsfeld zwischen Wort, Bild und Schrift ergibt. Alleine nur das, was für sich steht, korrespondiert mit anderem auf eine eigenständige Art und Weise sich zu behaupten. Dann kann sich bald eine Wirkung zwischen diesen Elementaren entfalten. Ein regelrechtes Gefüge dieser Dinge wird dank einer Feststellung der Gleichwertigkeit der Werke von Schneider aufgezeigt. Dieses muss vom Betrachter selbst erkannt werden. Aufgrund einer Annahme einer solchen Gleichwertigkeit davon kann das gewünschte Verständnis für die eigentliche Kunst von Schneider einmal entstehen und auch bestehen, wie dieser meint. So kommen da wahrscheinlich auch bald höhere Strukturen der Auffassung beim Leser vor. Eine gewollte Art der Bebilderung der Innenwelt eines Menschen wird dabei vom Autor angestrebt. Diese versucht Schneider zu erzielen. Mittels dieser Werkschau soll auch bei ihnen etwas von der Substanz kenntlich werden können, welche Schneiders Dasein bedingt. Element für Element bildet er jedes seiner eigenen Dinge zu einem Ganzen aus. So sind mit der Zeit einige Elementare entstanden, welche ganz für sich stehen können. Diese werden von Schneider daraufhin zusammengestellt und miteinander assembliert. Ein jedes Werk soll ein Ganzes sein. Das ist eine Annahme. Es besteht dann eine Option zur Korrespondenz dieser unterschiedlichen Dinge beim Betrachter, wenn sie erfolgt ist. Dieser kann solche Gegebenheiten entsprechend der Art erschauen, in welcher jene Bezüge innerhalb dieser Werkschau auftreten und vorkommen. Was dabei zu erkennen ist, das sollte nicht im Voraus durch eine Benennung davon festgelegt werden, sich aber doch klar am Gegebenen orientieren. Man kann jene vorkommenden Elementare als Phänomene einer Natur auf sich einwirken lassen und so einen Zugang zu etwas erhalten, was von der Art der Dinge Schneiders sein wird. Etwas, was durch einen Nutzer dieser Seite dabei selbst erfahren werden kann, wird dieser dann auch nach seinem Gehalt bestimmen können. Der Autor möchte das nicht beeinflussen, was das einmal sein wird. Dann, wenn Sie hier lesen und sich zusätzlich dazu auch die Bilder anschauen, soll es Ihnen selbst obliegen, es zu bestimmen, wie es Ihnen dabei ergeht. Der Autor möchte das Gewordene so belassen, wie es ist. Viel lieber als das klärt er da über seine Beweggründe als Künstler auf. Schneiders Werk kann zuweilen als ein Spiegel dafür fungieren, was diese Sache ausmacht. Dieser wird es sein, dank welchem man sich selbst im Werke eines anderen erschauen kann. Wie das geht und ob das überhaupt wirklich etwas Mögliches ist, das soll jeder für sich selbst einmal herausfinden. Die wahre Struktur der Dinge eines Menschen soll nach wie vor eine verinnerlichte sein. Diese ist auch so von uns zu erschauen. Alle bereits geschaffene Kunst soll zu einem Gebrauch der Werke dienen. Da wird es so einiges anhand solcher Bildnisse bei uns aufzufinden geben. Diese Kenntnisse darf man sich ruhig bewahren. So kommt man in einen eigentlichen Besitz davon. Etwas, was man selbst bei sich trägt, weil man es eignet, kann wertvoll wie ein Schatz für uns sein. Es eignet sich zur Reflexion. Eine solche gelte es da einmal an sich aufzufinden und diese auch als gegeben anzuerkennen, wenn sie endlich gefunden ist. Und das zu schaffen ist möglich. Manches Bild regt uns doch schließlich zu jenem Bedenken des Gegebenen an, was seinen innerlichen Gehalt bei uns ausmacht. Warum soll das keine Bedeutung für uns selbst haben? Zudem kann die Darstellung eines jeden Werkes einen Zugang zu manchen eigentlichen Prozessen des Menschen vermitteln. Das ist so, weil es selbst auch durch einen solchen hervorgerufen wird. Auch so etwas kann geschaut werden, wenn man es erkennt. Man sieht das den Werken mit Sicherheit an, wie sie entstanden sind. Um Ihnen nun ein solch spezielles Verständnis für diese Sache mittels seiner Werkschau klarzumachen, stellt Schneider seine Dinge unverblümt dar und auch im Gesamten vor.